1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Nur werdet ihr denken, der Domian hat eine Stimme. Das kommt vom Saufen und das kommt vom Feiern hier in Köln, vom Karneval. Mitnichten. Leider nicht. Ich war überhaupt nicht feiern. Das ging nicht, weil ich nämlich am Wochenende schon wieder ein bisschen krank war und die Stimme nicht so ganz in Ordnung, immer noch nicht ist. Aber ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, heute am Dienstag, wie immer. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de oder faxt uns 0800 220 50 51. So, und der erste Anruf heute Nacht heißt Stefan. Stefan ist 44. Hallo Stefan. Hallo Domian. Wo bist du denn, im Zug? Ich bin jetzt gerade in meinem Auto. Ah, das klingt nämlich so. Ich habe gerade Feierabend. Ja, über was reden wir? Über meinen Sohn. Ich habe rausgekriegt, also jetzt durch einen Gentest, einen Vaterschaftstest, dass mein Sohn nicht mein Sohn ist. Wie alt ist denn dein Sohn? 16. 16 schon? Also ich war 18 Jahre mit der Frau zusammen. Und jetzt vor 9 Monaten habe ich mich von ihr getrennt. Ja. Aufgrund, weil sie mir fremdgegangen ist. Und warum macht man dann einen Vaterschaftstest? Weil der Nachbar, mit dem sie fremdgegangen ist, der mir gesagt hat, ja, prüf mal nach, immer, soll ich dein Sohn sein? Und jetzt wusste ich erst nicht, was ich machen sollte. Erst habe ich gar nicht gemacht, eine lange Zeit. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, weißt du was, komm, jetzt mach das. Ich war so mit meinen Gefühlen, Ich wusste nicht, wohin damit. Wie macht man das denn dann? Wie geht das? Ja, ich habe so einen Gentest, also so einen Test habe ich im Internet bestellt. Und habe dann natürlich diese Röhrchen gekriegt. Ja. Ja, dann habe ich natürlich meinem Sohn, habe ich natürlich belogen. Habe natürlich gesagt, das ist so ein Drogen- und Alkoholtest. Ja. Und der hatte das dann auch so hingenommen. Was hast du dem denn abgenommen? Blut oder was? Nee, das ist nur so eine Mundprobe, so eine Speichelprobe. Genau, so eine Speichelprobe. Ja. Und du hast ihn also belogen. Ja, was ich normal nicht mache. So, und dann schickt man das ein irgendwo hin? Genau, dann habe ich das dann wieder zurückgeschickt. Ist das seriös? Ja. Und das ist so ein Genlabor. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, ist auch wurscht. Aber ist es so ein Labor, wo du sagst, das ist ein... Genau, das ist auch, also ich habe mir das da durchgelesen im Internet, das steht das auch ganz genau drin. Und dabei ist rausgekommen, dass es nicht mein Sohn ist. Was kostet das? Also ich habe jetzt bezahlt 270 Euro. Ist das ja so sicher, dass man nicht sagen sollte, dass... Ist auch anerkannt vor Gericht. Also das muss man nicht nochmal wiederholen bei einem anderen Institut. Genau, ja. Also ich bräuchte es nicht wiederholen. Ja gut, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, jetzt, wann hast du diese Nachricht bekommen, er ist es nicht? Vor 2 Wochen. Was hat das in dir ausgelöst? Was hat es mit dir gemacht? Ja, ich habe Herzrasen gekriegt, traurig, enttäuscht. Hast du mit irgendjemandem schon darüber gesprochen? Nein. Das weiß niemand. Dir kommen die Tränen? Ja. Warum? Ja, weil es weh tut. Wie ist dein Verhältnis zu dem Jungen? Ich habe ein super Verhältnis zu meinem Sohn. Der kommt jeden Tag. Warum tut's dir denn weh? Weil... Wie soll ich das sagen? Jetzt weiß ich, dass es nicht mein Sohn ist. Was? Dass sie mich betrogen hat. Moment. Was hat das für eine Bedeutung? Er ist nicht dein Sohn. Nein, also es ist mein Sohn. Also vom Gefühl ist es mein Sohn, aber das ist, Ich weiß jetzt. Gibt es ein Aber? Eigentlich nicht. Eben. Für mich persönlich gibt es da nichts. Dennoch bist du so niedergeschlagen. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen, ich frage dich gerade, hast du ein gutes Verhältnis zu dem Jungen? Du sagst, zu meinem Sohn habe ich ein super Verhältnis. Da war gerade, also, Stefan, ich will dir mal sagen, mein allererster Gedanke gerade war, na und, das ist halt nicht dein Sohn. Du hast ihn großgezogen, du hast ein tolles Verhältnis zu dem Jungen, dann bist du nicht der leibliche Vater, ist auch egal. Es kommt auf das Gefühl an und auf die Verbindung zwischen euch beiden. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Nur, ich weiß nicht, wo mit meinen Gefühlen hin. Ich wäre viel mehr sauer auf die Frau, dass die dich so belogen hat. Das finde ich schlimm. Ja, auf all die Jahre. Ich bin ja sauer. Ich würde es ja auch gerne ins Gesicht sagen. Aber ich habe Angst, dass sie dann vor Wut, weil sie so ist, meinem Sohn dann sagt, ja, das ist nicht dein Vater. Mhm. Deswegen sage ich hier auch nichts. Ich wundere mich so, dass du diesem Hinweis so nachgegangen bist und so eine Aktion veranstaltet hast mit dem Gentest. Warum eigentlich? Du hättest doch da schon auf dem Standpunkt stehen können, es ist mir egal. Gemischte Gefühle waren es. Bitte? Gemischte Gefühle. Ich wusste nicht mal wohin. Was ist denn das überhaupt mit dem Nachbarn? Woher weiß der das denn? Ja, von ihr. Das heißt, sie hat gequatscht. Genau. Sie hat gequatscht. Und der Nachbar weiß es mittlerweile auch schon. Ja, ich hatte mit dem auch einen getrunken gehabt und war es wahrscheinlich zu viel. Mhm. Und dabei ist das dann alles rausgekommen. So. Weißt du, was ich finde, was du tun musst? Ja. Du musst mit deinem Sohn reden und es ihm selbst sagen. Ich habe da Angst vor. Ja, das ist egal. Da musst du jetzt durch. Ich finde es viel, viel, viel, viel schlimmer, wenn der das auf der Straße über 1000 Ecken irgendwie über den Nachbarn und davon die Cousine, die Freundin erfährt. Es ist ja in der Welt, die Information. Ja. Wenn der Nachbar es weiß, ist es in der Welt. Dann hat das steigert noch meine Kritik an deiner Ex-Frau, dass sie dem Nachbarn, mit dem hatte sie was, ne? So, genau. Und dass es dem dann auch gleich aufs Brot schmiert. Wenn, dann hätte sie für ihr Leben schweigen müssen und dann wäre es gut gewesen. Aber egal, nur ist es so passiert. Jetzt musst du reden, du musst es machen. Ich weiß nur nicht wie. Ja. Ich habe Angst davor, ich habe Angst, weil ich liebe meinen Sohn über alles. Ja, so, dann kannst du das ja so einleiten. Dann kannst du es ja genauso einleiten, dass du sagst, an meinem Verhältnis zu dir ändert das überhaupt gar nichts. Du bist mein Sohn, ich liebe dich über alles und Punkt aus. Hm. Aber ich muss dir die Wahrheit sagen, damit dir nicht jemand anders die Wahrheit sagt. Und dann können wir beide noch besser zusammenstehen, wenn wir die Wahrheit wissen. Ich finde, das ist ganz eindeutig. Das musst du so machen. Du musst es sowieso machen. Ich meine, der Junge, der ist bald ein junger Mann. Der ist jetzt schon ein junger Mann. Du würdest ja immer befangen ihm gegenüber auftreten, wenn du es ihm nicht sagen würdest, wenn das in der Luft hängen würde. Ja, ich habe auch Angst, dass er in die Schule abstürzt oder sonst was, dass er sich fallen lässt oder... Naja, es ist ja nur auch erstmal kein... Weil er ist ja nicht bei mir. Er lebt ja bei seiner Mutter. Ach so, der lebt bei der Mutter. Wenn er jetzt bei mir in meiner Nähe wäre, dass er nur noch bei mir wäre, dann würde ich das vielleicht hinkriegen. Mhm. Aber er ist immer weg. Wie oft siehst du ihn denn? Die Mutter kümmert sich ja auch kaum drum. Der schläft immer nur bei Freunden, ob das Schulzeit ist oder... Warum ist er nicht bei dir? Er will seine Mutter nicht wehtun, er will mir nicht wehtun. Ich habe zu ihm auch gesagt, ich sage, komm dann Papa nach Hause, du kriegst dein Mittagessen, dann kannst du gehen nach deine Freunde, kommst abends um 10 Uhr nach Hause. Ja. Und dann morgens in die Schule. Und warum will er das nicht? Ja, er will seiner Mutter nicht wehtun. Aber die kümmert sich offensichtlich nicht sehr um ihn, oder? Nee. Sieht er das auch so? Für ihn ist es jetzt natürlich eine tolle Sache, er kann machen, was er will. Also er hat keine Aufsicht oder so. Unter den Gesichtspunkten musst du natürlich auch zuerst mit deiner Ex-Frau sprechen. Ich habe das schon versucht. Denn da muss sie jetzt mit einbezogen werden. Ja, sie sagt, sie kümmert sich drum. Nein, ich meine, dieses Gespräch, er ist nicht dein Sohn, da muss sie mit einbezogen werden. Es geht ja nicht, dass du es ihm jetzt sagst und sie weiß es noch nicht, dass du es ihm sagst und das gibt ja nur Kuddelmuddel. Da musst du zuerst mit ihr mal reden. Naja, das hatte ich ja eigentlich auch vorgehabt. Das musst du machen. Du musst es mit ihr klären, wie nun weiter vorzugehen ist. Und ich würde natürlich unter den Gesichtspunkten zuerst mit ihr reden. Ich war gerade davon ausgegangen, dass er bei dir lebt. Du musst mit ihr reden und letztendlich mit dem Ziel aber auch, dass ihr auch offen dann dem Sohn gegenüber auftreten werdet. Es kommt natürlich sofort die Frage dann des Sohnes, ja, wer ist denn mein Vater? Wer ist es denn? Der Nachbar? Also sie muss ja vor 16 Jahren gewesen sein. Na, der Nachbar lebte da vielleicht ja auch schon. Ja, aber da kannten wir den noch nicht. Mhm. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob sie den schon kannte, das weiß ich natürlich nicht. Mhm. Also damals war ein anderer Freundeskreis, wir haben auch nicht in dieser Ecke hier gewohnt. Wie ist denn das Verhältnis im Moment zwischen dir und deiner Ex-Frau? Gar nicht. Komplett abgerissen, weil ich will auch mit der gar nicht reden, weil mir das alles zu viel geworden ist, mit dem, was ich da alles gehört habe und was sie auch zugegeben hat. Ist es ganz zerstritten, das Verhältnis? Ja, eigentlich nicht, aber ich will mit der nicht reden. Gut, weil aber wenn es hier so ein bisschen... Sie wird dann auch sofort laut und... Okay, aber wenn es jetzt um diese Thematik geht, finde ich, musst du einen Weg finden. Meine größte Sorge ist einfach, dass der Junge das über irgendjemand anders erfährt. Und dann ist das Vertrauensverhältnis sowas von erschüttert. Wenn er dann auch noch rauskriegt, dass du heimlich ihm eine Speichelprobe entnommen hast und es ihm dann nicht sagst, ja klar, das ist 16, 17, aber erwachsen. So kannst du das nicht machen. Da musst du jetzt ein Kerl sein und erst mit deiner Ex reden und dann mit dem Sohnemann reden. Ich weiß nicht, ob man mit ihr reden kann. Die wird schon reden, die wird schon zuhören, wenn die erfährt, dass du das weißt. Ja, ich habe aber auch Angst davor, dass ich richtig sauer werde. Ja, dann musst du dich vorher natürlich in den Griff kriegen. Wichtig ist ja, dass dein Verhältnis zu dem Sohn unbeschadet bleibt. Das ist das Wichtigste für mich überhaupt. Pass auf. Meine Psychologin hat mitgehört, die Sabine, die ruft dich jetzt auch nochmal an. Dann kannst du auch nochmal mit der das ein bisschen abklären, wie du dich da ein bisschen vorher trainierst, dass du da nicht aus der Rolle fällst. Okay? Ja. Gut, Stefan, dann legst du auf und die Sabine ruft dich jetzt sofort gleich an. Aber ich wollte noch was sagen. Du machst eine wirklich super tolle Sendung. Ich danke dir. Also ich verfolge das jede Nacht, weil ich bin LKW-Fahrer und kriege das ja jede Nacht mit. Stefan, ich danke dir für das Kompliment. Freut mich sehr. Wirklich ganz toll und auch... alles im Hintergrund. Und ich wünsche dir, dass das alles bald geklärt ist und dass das Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn keinen Schaden nimmt. Ich hoffe es auch nicht. So, jetzt legst du auf und Sabine ruft gleich an. Könnte ich ein Autogramm von dir bekommen? Genau, sagst du der Sabine deine Anschrift. Ja, alles klar. Alles Gute, Stefan. Ich danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. Und schon geht's weiter mit Claudia. Claudia ist 26. Guten Morgen. Ja, Claudia, hallo? Die Leitung ist ganz tot. Claudia höre ich nicht. Claudia hört mich auch nicht. So, dann frage ich meine Regie, mit wem es weitergeht, frage ich meine Regie. Ich kriege auf den Kopfhörer nicht den Namen Angie gesagt, aber hier gibt es keine Angie in meinem Computer. Beate, 41, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir, Beate? Domian, bei mir geht's um die Geschichte, dass ich mich mit 41 zu alt fühle, Kinder zu bekommen. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich vor 6 Jahren geheiratet und einen Mann, der sterilisiert ist. Und da fällt es doppelt schwer, dein Kinder zu kriegen. Richtig, ganz genau, die Sache ist es. Und da fragt man sich natürlich dann im Nachhinein, habe ich da was falsch gemacht? Oder natürlich hatte ich damals die rosa-rote Brille auf und habe diesen Mann geliebt, als ich ihn geheiratet hatte. Und war zu der Zeit natürlich noch in einem Alter, wo ich gedacht habe, Kinder kriegen oder nicht, egal. Du hast auch noch keine Kinder. Nein, ich habe gar keine Kinder. Aber du würdest gerne. Ich würde gerne. Genau. Und merke jetzt, dass mir irgendwie was in meinem Leben fehlt. Mhm. Und jetzt natürlich super schwierig. Das ist ein Problem jetzt. Genau. Ist er denn in seiner Entscheidung ganz klar, dass er keine Kinder haben will? Absolut. Absolut. Ich meine, er ist sterilisiert und er hat sich lange Zeit bevor wir uns kennenlernten, schon sterilisieren lassen. Ja. Und na, ich frage deshalb, weil ab und an kann man das ja auch wieder rückgängig machen, habe ich gehört. Ja. Aber wenn er es sowieso nicht will, dann, und immer klappt das, glaube ich, auch nicht. Also das ist dann auch ein verschlossener Weg. Und da haben wir lange oder oft drüber gesprochen und er hat auch immer gesagt, er hätte extra nicht nur einen Schnitt machen lassen, sondern irgendwie mehr als einen Schnitt machen lassen, damit das überhaupt auch gar nicht mehr rückgängig machen. Ach so. Sowas ist wohl auch möglich. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Aber dann ist seine Einstellung ja auch entscheidend. Er will wirklich nicht. Er will nicht. Wie alt ist er? Über 50. Über 50. Mhm. Und er hat auch ein Kind und das ist mittlerweile erwachsen. Mhm. Und na klar, sagt er auch, also ein Babygeschrei und diese ganze Geschichte nochmal von vorne möchte er auch nicht. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt mittlerweile auch in dem Alter, wo ich sagen muss, entweder oder. Also am besten sofort mit ihm Schluss machen und einen Mann suchen und schnapp und jetzt Kind machen und... Die Uhr tickt, ne? Genau. Aber heftig tickt die schon. Ja, natürlich. Mhm. Und somit bin ich natürlich auch irgendwo in einem riesen Zweifel, ja, wie das in meinem Leben weitergehen soll. Glaube ich. Das ist ein Dilemma, in dem du steckst. Ja, also typisch in dem Alter von einer Frau, mhm, ne? Wie lange ist das denn schon so, dass du unbedingt ein Kind haben möchtest? Na, ich denke, das ist erst seit 2-3 Jahren. Also vor 3 Jahren hat der Gedanke angefangen, seit 2 Jahren ist er mehr oder weniger gewachsen. Finde ich ja interessant, wenn man als so erwachsene Frau, die du schon warst, so lange klar gesagt hast, du willst kein Kind. Ja, ich denke einfach mal, das hat damit zu tun, dass ich viel im Ausland war, dass ich unwahrscheinlich viel auch beruflich unterwegs war, mhm, und aufgrund dessen halt auch nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe. Kommst du jetzt ein bisschen mehr zur Ruhe? Und jetzt komme ich mehr zur Ruhe, bin an einem Standort und... Verstehe. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Partner? Ja, eben gar nicht mehr gut aufgrund dessen. Nur, in Anführungszeichen, nur aufgrund dieser Geschichte? Das kann ich gar nicht mal sagen. Das ist sehr schwierig. Aber sie dominiert alles, diese Geschichte, dieses Thema. Für mich. Für dich. Für mich. Du siehst alles im Moment wirklich durch diese Brille. Kann ich auch nicht sagen. Also wir haben im Moment unwahrscheinlich viele Schwierigkeiten, was allerdings vielleicht auch daran liegt, dass er ganz gerne wieder in die Großstadt zurück möchte. Mhm. Wir haben ein Eigenheim gesucht. Und haben dann im Nachhinein in einem, mehr oder weniger, in einer Kleinstadt, also ich sage Dorf, das Eigenheim gefunden. Er fühlt sich hier sehr unwohl. Und du fühlst dich wohl? Eigentlich schon. Also ich würde mich wohlfühlen, wenn ich jetzt so gesehen vielleicht auch noch diese Familie gründen könnte. Mhm. Da scheinen ja zwei ganz, ganz verschiedene Lebenskonzepte jetzt sich zu entwickeln. Er will wieder in die Stadt, er will was erleben, er will keine Kinder haben, er will raus. Genau. Du willst die Stille haben, das ländliche Leben und am liebsten ein Kind dabei. Genau. Konträre geht's gar nicht mehr. Genau. Ich wäre sogar bereit, da haben wir auch schon drüber gesprochen, zu adoptieren. Mhm. Aber auch das findet er grauenhaft, fürchterlich und... Das Kind schreit auch, wenn es adoptiert ist. Auch das schreit und das wäre für ihn Horror. Der will einfach nicht eine junge Familie sein, also mit einem kleinen Kind, das will er nicht. Genau. Aufgrund dessen, oder er hat sich das eher so vorgestellt, wie wir damals auch, als wir geheiratet hatten oder davor abgemacht haben, viel Urlaub machen, viel unterwegs sein, ne, kein Hund, keine Abhängigkeiten und so weiter. Ja, damals habe ich zu allen Ja gesagt. Das geht alles nicht, wenn dein Lebenskonzept verwirklicht wird. Ja, und damals, wie gesagt, habe ich zu allem Ja gesagt und jetzt mittlerweile hat sich bei mir im Kopf irgendwie was anderes. Du bist so weit, dass du mit dem verwegenen Gedanken spielst, ihn sogar zu verlassen. Richtig. Das wird auch so kommen, bin ich mir ganz sicher. Ich will dir mal was sagen. Ich bin keine Frau, aber ich ahne das. Ich ahne das. Ja. Dieses Gefühl, dass man wirklich dann ein Kind haben will und dass das so stark ist, das Gefühl, dass man dann vielleicht sogar eine Beziehung aufbricht. Ich glaube, ich kann das verstehen, obwohl ich es natürlich eigentlich nicht verstehen kann. Aber ich Julian, kannst du das wirklich? Ja, ich habe das schon einige Male, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es einige Male im Bekanntenkreis oder im näheren Umfeld erlebt habe. Mhm. und beim ersten Mal etwas schockiert war, muss ich sagen. Aber dann, nachdem ich dann intensiver mit den Frauen mich unterhalten habe und gemerkt habe, wie intensiv dieser Wunsch war, dass der so alles bestimmend war, dachte ich dann, ja okay, dann ist es halt der Weg dieser Frauen, die müssen das dann so machen. Und es sind zwei konkrete in meinem Umfeld. Und da ist es, bei beiden ist es sehr gut gewesen, dass sie diesen Schritt gegangen haben. Dann auch in dem Alter von 41, 40, weil die eine dann noch ein Kind bekommen zu haben, die sind glücklich heute, sind zufrieden. Hat sie das Kind bekommen? Hat sie es auf künstlichen Wege irgendwie oder adoptiert? Oder? Nein, das war dann, das hat sich dann so gefügt, dass da gleich eine andere Beziehung kam. Und aber das kann man natürlich auch nicht so schnell arrangieren. So schnell kannst du das nicht machen. Nein. Einfach, nein, aber jetzt geht's ja erstmal um die Frage, bleibe ich mit meinem Partner zusammen bei dir? Ja, klar. Das ist die erste wichtige Frage. Ja. Und dann ist die zweite Frage, wenn ich schwanger werden will, wie werde ich das recht schnell? Das ist die zweite Frage dann, genau. Wäre eine eine Adoption ist bei mir absolut, oder käme mir recht. Ja. Ja, klar, weil ich ganz klar davon ausgehe, kann ja auch sein, dass ich jetzt morgen, nein, morgen bestimmt nicht, weil ich bin ja noch mit meinem Partner zusammen, aber sollte ich mit meinem Partner auseinandergehen, brauche ich auch wieder eine Zeit, um jemanden kennenzulernen und dann direkt schwanger zu werden. Das ist natürlich auch eine so eine Sache. Und natürlich, ja. Dauert ja alles. Ja. Und wie du schon sagtest, die Uhr tickt. Aufgrund dessen will ich mir gar nicht irgendwie, ich will mich da gar nicht unter Druck stellen. Aufgrund dessen sage ich mir einfach, vielleicht ist es besser, mich schon damit abzufinden, wenn es unbedingt sein muss, dann eher zu adoptieren. Ja, aber du musst natürlich einen Schritt nach dem anderen machen. Der erste Schritt, den du machen musst, um in ein so neues Leben zu gehen, du musst dich von deinem Partner trennen. Ja. So hart das ist, aber das ist der erste Schritt. Und dann musst du für dich entscheiden, wie du das weiter verfolgst. Sieht er das so, dass es so ernst ist? Nee, gar nicht. Nein, weil ich ihm ja auch vor 6 Jahren, das ist für ihn irgendwie kein im Grunde keine Zeit, ne? 6 Jahre. Nur bei einer Frau ist es so. Und na gut, jeder Mensch kann sich in 6 Jahren sehr verändern. Ja, genau, sage ich auch immer. Was ich gestern gesagt habe, ja oder nein, das ist heute eben anders. Und das sieht er eben gar nicht so. Und nur dann fände ich es schon fair, wenn du jetzt dann sehr schnell mit ihm mal ganz klar redest, damit er sieht, wie ernst der Wunsch ist. Vielleicht, wenn er das so überhaupt mehr realisiert, wie ernst du es meinst, vielleicht ging es ja doch mit ihm zusammen. Ich würde es mir so wünschen, aber es geht auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall, da bist du ganz sicher. Ich habe gesagt, er ist über 50, er hat da vollkommen seine Einstellung, er hat auch, wie gesagt, ein Kind, was mittlerweile recht groß ist, seinen Weg geht und studiert und auch demnächst fertig ist. Und die ganze Geschichte möchte er nicht nochmal anfangen. Auf gar keinen Fall. Hast du dich innerlich von ihm eigentlich schon ein bisschen getrennt? Ich glaube, ja. Das glaube ich auch, wie du so sprichst, irgendwie. Ja. Ja. Ich habe aber auch das Problem, wir haben ein, wie ich dir sagte, gemeinschaftlich irgendwie was aufgebaut, ein Eigenheim hier gegründet. Ich verstehe, da kommt ein ganzer Rattenschwanz von Problemen auf euch zu, das auseinander zu dividieren. Ja. Aber wenn man diesen Weg gehen will und muss, dann sind das zu überwindende Probleme, finde ich. Das Materielle. Das ist zu überwinden, das kann man regeln. Domian, nochmal eine Frage. Ja. Stell dir vor, du lebst plötzlich nicht mehr in irgendeiner Großstadt, sondern hast aufgrund eines Eigenheims dich in irgendeine Kleinstadt zurückgezogen. Viele Freunde haben sich denn deswegen auch zurückgezogen, weil der Kontakt eben aufgrund der Entfernung nicht mehr so ist. Ist das mit über 40, wenn man dann plötzlich wieder irgendwie sich trennt und in eine Großstadt geht, hat man die Möglichkeit, schnell wieder Freunde zu finden, beziehungsweise Bekanntenkreis, Freunde ist ja eine andere Sache, Bekanntenkreis aufzubauen? Ich glaube schon ja, aber einfach ist es nicht. Nee, ne? Nee, also das ist schon nicht einfach, wenn man ganz jung ist, also wenn man komplett in eine neue Stadt geht. Hör auf. Naja. Wenn man als Student irgendwo ist, dann ist das super einfach. Ja, ich hab's nicht so einfach empfunden, aber... Kannst du nicht? Nö. Ich fand das super einfach. Aber Kommilitonen, hallo hier, Fete da, Party. Aber wenn du dich, ich weiß nicht, in welchem Umfeld du dann agieren wirst, wenn du irgendwo dich richtig einwebst in die Stadt, wird das auch funktionieren? Wenn man das will, ist immer eine Frage des Willens und des Wollens. Ja, klar, genau. Also Beate, wie gesagt, ich kann es verstehen und wenn das so stark ist, dann geh deinen Weg. Das ist, glaube ich, unumgänglich, weil du sonst Zeit deines Lebens unglücklich bleibst oder bist. Ja, das glaube ich auch, weil nochmal 5 Jahre, dann kriege ich nicht mal ein Kind adoptiert, so gesehen. Genau. Es wird genau. Schon mit 40 schwierig, ein Kind zu adoptieren. Ich wünsche dir alles Gute, Beate, dass du den richtigen Weg findest und dass das gut funktioniert alles. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Beate. Jo, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema morgen Nacht heißt Leben ohne Sex. Und morgen möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die wegen einer Erkrankung zum Beispiel oder aus religiösen Gründen oder wegen einer unerfüllten Partnerschaft oder vielleicht auch altersbedingt ein Leben ohne Sex führen. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, wie ihr das findet. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, wir brauchen das nicht oder ich brauche das nicht und es ist mir nicht so wichtig. Ich kann so auch sehr sehr zufrieden und sehr glücklich leben. Das ist ja ein Standpunkt, den man absolut auch akzeptieren muss und fände das interessant, wenn ihr mir das auch erzählen würdet und könntet. Also Leben ohne Sex, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch über Mail domian@wdr.de oder ruft morgen an, schon ab 0 Uhr. Da sind die Leitungen geschaltet oder während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. 0800 220 50 50. Heute weiterhin freie Themennacht. 1 Uhr 26 haben wir und hier ist Claudia. Und Claudia ist 26. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Claudia. Bist du die Claudia, die ich gerade nicht gehört habe? Ja, genau. Wo warst du? Ja, leider war das Gespräch abgebrochen ja, worden. Komisch. Ich habe gar nichts mehr gehört. Na, aber umso schöner, dass du jetzt da bist. Genau, freut mich auch. Um was geht's denn, Claudia? Ja, ich bin verheiratet seit 3 Jahren mit einer Frau. Ich bin bisexuell. Mhm. Aber leider jetzt schwanger. Also nicht leider, sondern geteilte Meinung habe ich. Schwanger bin ich jetzt. Das heißt, du bist fremdgegangen? Ja, genau. Ja, und auch beim Fremdgehen nicht verhütet? Nein, anfangs ja, aber dann nicht mehr. Das heißt, es war ein mehrfaches Fremdgehen? Genau, wir haben eine Affäre. Haben sogar noch. Ja. Und hast du es denn so in Kauf genommen, dass du schwanger werden könntest? Ehrlich gesagt, ja. Was ist denn das dann für eine Ehe, die du führst mit deiner Frau? Eigentlich eine gute Ehe. Wir sind auch glücklich verheiratet und sie weiß auch nichts davon. Aber wie, kann man, glücklich verheiratet sein, wenn man eine feste Affäre nebenher hat und dann noch schwanger wird? Ja, wie gesagt, das ist auch meine erste Frau und deswegen, ich wollte mir wieder einen Mann haben. Ich liebe auch meine Frau, ich bin auch zufrieden mit ihr, nur eben, Mann hat mir schon gefehlt, deswegen... Kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn so Bisexuelle sowas immer sagen. Entweder liebe ich einen Menschen, dann bin ich dem treu. Ob ich nur bisexuell bin oder heterosexuell, ist mir völlig wurscht. Oder ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden und schere dann aus. Ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich, wenn man jemanden liebt, geht man nicht fremd. Ja. Dann schon. Genau. Ich finde es wirklich komisch und dass du dann auch noch das so weit getrieben hast, dass du auch noch schwanger wirst. Ja, geplant war es nicht, aber eigentlich, ich meine Frau, wir waren uns immer einig gewesen, dass wir keine Kinder haben wollen, weil ich wollte nie Kinder und sie wollte auch nie Kinder. Und wo ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin, vor 8 Wochen, dann eben stand direkt der Entschluss, dass ich auch behalten werde. Das war dann manchmal eine Sache, also manchmal eine Sekunde habe ich dran gedacht, dass ich abtreiben werde. Wie lange läuft denn 3 Jahre verheiratet und wie lange läuft die Affäre schon? So 5-6 Monate schon. Mhm. Weiß denn der Mann davon, dass du schwanger bist? Ja. Was sagt der? Ja, es ist meine Sache, ob ich behalten werde, nur er will damit nichts zu tun haben. Er ist selber verheiratet. Ach so. Weiß der auch, dass du auch verheiratet bist? Genau, ja. Also eine ganz geheime Affäre. Ne? Ja. Eigentlich eine Sexaffäre, kann man das so sagen? Ja, genau. Krass, und dass du da nicht verhütest. Wirklich krass. Ja, Dummheit eigentlich. Mir tut es auch sehr leid für deine Frau. Was ist das für ein Schock für die? Erst die Tatsache, dass du schon seit Monaten jetzt eine Affäre hast und dann bist du auch noch schwanger. Ja, das ist ja schlimm. Ich will sie echt nicht verlieren, aber erstens, auch wenn ich das Kind nicht behalten würde oder abgetrieben hätte, aber auch den Schluss, dass ich fremdgegangen bin. Ich glaube, das wird sie mir echt nicht verzeihen. Ist ja auch eigentlich zu Recht. Ich würde ihr das auch nicht verzeihen, ehrlich gesagt. Was hast du ihr denn immer so erzählt, wenn du bei dem Mann warst? Nee, sie geht arbeiten, dann gehe ich immer zur Arbeit, weil sie arbeitet in der Spielhalle. Ja. Und eben dann geht das gut, weil sie ist jetzt auch Nachtschicht, deswegen bin ich oft alleine. Hm. War denn der Sex mit deiner Frau zum Schluss auch oder in der letzten Zeit auch immer noch gut? Ja. Ja. Und wenn du mit deiner Frau Sex hattest, hast du dann auch ab und zu mal an den Kerl gedacht? Nein, das eigentlich nicht, nein. Nein, du warst, wenn, dann bei ihm, warst du bei ihm, bei ihr, bei ihr. Ja, genau. Mhm. So, aber jetzt läuft die Zeit ja gegen dich. Ja. Das heißt, du musst bald eine Entscheidung fällen. Ja, ich denke mal schon sehr bald. Ja, du musst nicht mal eine Entscheidung fällen, sondern du musst den Mund aufmachen. Ja. Und wie stellst du dir das vor? Das weiß ich echt gar nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich mit dem Thema anfangen soll. Schatz, ich bin ja fremdgegangen, ich bin schwanger, also rüberkommen will ich ja auch nicht direkt. Ich will ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Im Prinzip müsstest du es. Was willst du schönreden? Was willst du vorsichtig und toll einleiten? Ja, schönreden kann man da eigentlich nichts mehr. Nee, gar nichts. Du hast ganz große Gefahr, dass du deine Freundin, also deine Frau, verlierst. Mhm. Und der Typ will ja auch nichts mit dem Kind zu tun haben. Das heißt, da hast du auch keine Partnerschaft, dass du dann alleine da stehst. Ja, aber meine Hoffnung ist echt, dass die Frau dann zu mir steht, auch mit dem Kind. Ich weiß, sie wollte jetzt zwar nie Kinder, aber vielleicht, wenn es einmal da ist, ich weiß es einfach nicht. So, dann wirst du, immer nein. Dann wirst du ihr aber sehr, sehr eingehend erklären müssen, warum es zu der Affäre gekommen ist. Reichte dir wirklich die Sexualität mit ihr nicht aus? Doch, eigentlich schon. Ja, warum macht man das denn dann? Nur einfach aus Geilheit? Ich denke schon. Ja, aber das ist doch arm. Ja, eigentlich schon. Eigentlich so. Wir haben echt ein gutes Sexleben, deswegen. Also wenn du hast eine Frau, du liebst diese Frau. Ja. Du hast ein gutes Sexleben mit der Frau. Ja. Ja, dann gefährdet man das doch nicht durch sowas. Das verstehe ich nicht. Das kann ich dann verstehen, wenn man unzufrieden in der Beziehung ist oder wenn irgendwas nicht so richtig läuft. Aber wenn man sagt, das ist alles super, warum mache ich denn das dann? Da zerstört man doch sein eigenes Glück. Ja, eigentlich hast du recht. Du hast recht. Und jetzt musst du es ausbaden. Ja. Jetzt musst du es ausbaden, indem du ihr das so schnell wie möglich sagst. Und ohne Umschweife sagst und... Ich weiß nicht, ob du dich entschuldigen willst, ob du um Verzeihung bittest. Ich weiß nicht. Ja, das musst du dann tun, alles. Aber natürlich, wenn sie bisher schon so gesagt hat, dass sie unbedingt auf keinen Fall ein Kind haben will. Mhm. Nun gut, das kann sich auch nochmal ändern, wenn es dann soweit ist. Mhm. Das ist einfach meine Hoffnung, dass sie die Schwangerschaft miterlebt, so dass einfach, das ist auch was Schönes. Dass sie es miterlebt einfach. Ja, sicher. Wenn ihr beide euch dazu entschieden hättet, und du hättest eine künstliche Befruchtung machen lassen oder irgendwas, oder die hätte doch, weiß ich, was man da also tun kann, dann wäre das was anderes. Das haben ja nur viele lesbische Paare, aber das ist ja verbunden mit einem Fremdgehen. Ja, klar. Und nicht nur mit einem einmaligen Fremdgehen, sondern wie oft hast du den denn gesehen in der Woche? 2-3 Mal die Woche ungefähr. Puh, das ist natürlich heftig. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Claudia. Du musst mit deiner Freundin so schnell wie möglich sprechen. Und rechne mit allem. Du kannst auf alles hoffen, aber du musst auch mit allem rechnen. Ja, das ist schon klar. Aber ich denke mal, die ist erst mal verletzt, das sowieso. Ja. Du hast jetzt einen dicken Fehler gebaut, den musst du jetzt ausbaden. Ja. Dann musst du mit klopfendem Herzen jetzt in der nächsten Möglichkeit mit ihr sprechen. Ja. Wie schwer mir das fällt, aber muss. Bitte? Fällt mir zwar sehr schwer, sowas zu sagen, also offen darüber zu reden, aber es muss ja. Ja, vielleicht war das jetzt ein Vortraining, dass du es mir schon mal gesagt hast. Ja. Also, ich wünsche alles Gute, Claudia. Danke, du mir. Alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und jetzt bin ich verbunden mit Marion. Marion ist 49. Hallo, Marion. Hallo. Hallo, Marion. Um was geht's bei dir, Marion? Ja, also ich habe vor knapp einem Jahr mit dir gesprochen. Ja. Habe ich einen Tag vorher mein Kind, ne, war 24 Jahre alt, tot in seinem Zimmer gefunden. aufgefunden. Ein Sohn war das, ne? Mein Sohn, ja. Mhm. Ich erinnere mich. Wirklich? Ja. Kann nicht sein. Doch, naja, ein Jahr ist nicht so lange her. An die Details erinnere ich mich nicht, aber an den 24-jährigen Sohn, und du wusstest gar nicht, wann er gestorben ist. Genau, genau. So sieht's aus da. Er wohnte bei dir noch in der Wohnung? Genau. Und du kommst in das Zimmer rein und er ist tot? Genau. Es gab keine Drogen- und Alkoholprobleme? Genau. Und er wurde ja obduziert, weil der Arzt ja dann irgendwie gesagt hat, ja, ne, er weiß nicht, an was dieser Mensch gestorben ist. Und mein Sohn hat was am Herzen gehabt und war Diabetiker. Von der Herzgeschichte wusstest du? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Ach so. Diabetiker auch nicht. Wusstest du auch nicht? Und er offensichtlich auch nicht? Nein, auch nicht. Auch nicht. Und das war dann die Todesursache, dann ja, im Zusammenspiel? Also er, was stand da? Tut mir leid, also ich bin jetzt so urisch aufgeregt, dass ich jetzt im Moment nicht sagen kann, an was er gestorben ist. Ja, das ist wahrscheinlich auch kompliziert ausgedrückt da in dem Bericht. Mhm. Aber wenn er Diabetiker war... Stoffwechselentgleisung. Also, Stoffwechselentgleisung. Ah, ja. Und auch jetzt, als du das dann erfahren hast, so im Nachhinein, ist dir dann doch nicht was aufgefallen, dass er manchmal, dass er schlecht dran war oder Atemprobleme hatte? Domian, das, was du jetzt gerade sagst, da mache ich mir das ganze Jahr jetzt schon selber Gedanken und fühle mich schlecht. Und sage, ich hätte irgendwas merken müssen. Ist dir denn irgendwas aufgefallen? Nein. Ja, aber das ist doch schon mal gut. Nein. Doch, es wäre schlimmer, wenn dir was aufgefallen wäre und du hättest Gottes es übergangen. Nein, Domian. Also ich sag mal, tut mir leid. Also du bist keine Frau. Du bist keine Mama. Mhm. Und als Mama muss man das merken. Und dieses ganze Jahr leide ich darunter. Mhm. Ich hätte es merken müssen. Ich hätte vorher was merken müssen. Ich hätte mein Sohn, also ich sag nicht immer mein, also das mag ich nicht. Mein heißt Besitz. Ja, ich sag immer dieses Menschenkind. Ja, kannst auch hier meinen Sohn sagen, verstehe ich. Nein, dieses Menschenkind, das hätte ich vorher merken müssen. Ich hätte dieses Menschenkind vorher irgendwie ins Krankenhaus bringen müssen. Darf ich was sagen? Hm. Ich habe natürlich volles Verständnis, dass du unglaublich viel grübelst. Du hast deinen Sohn verloren, der war 24 Jahre alt. Hm. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber er war 24 Jahre alt. Das heißt, offensichtlich hat er das selbst überhaupt nicht mitbekommen und hat sich entsprechend auch überhaupt nicht geäußert. Wenn wir jetzt über einen 8-jährigen Sohn gesprochen hätten, dann würde ich dir sehr recht geben. Domian, das sagen mir alle Leute. Das, was du jetzt sagst, sagen mir alle Leute. Stimmt es denn nicht? Nein. Warum stimmt es? Für mich nicht. Weil ich bin die Mama. Ja, aber du darfst... Und wenn du, weißt du, ich habe immer gesagt, also, und wenn ich irgendwann 90 bin, ne? Hm. Und mein Kind ist irgendwann, weiß ich nicht, 70 oder was, ist es immer noch mein Kind. Natürlich, aber du hast auch keine Röntgenaugen. Ich hätte es wissen müssen. Warum, wenn er es selbst nicht weiß? Ich habe ihn um 3 Uhr lag ich in meinem Bett und habe ihn husten gehört. Mhm. Dann bin ich aufgestanden und bin zu ihm. Ne? Dann habe ich ihm noch neu Tee gemacht und alles sowas. Hatte er eine Erkältung oder sowas? Nein, also ich und Marc, also mein Sohn, ne, haben gedacht, ja, irgendwie sowas. Mhm. Hast du ihm Tee gemacht? Dann habe ich ihm Tee gemacht, dann habe ich ihm eine Wärmflasche gemacht noch und bin dann, also bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich gesagt, Marc, wenn irgendwie noch was ist, ne, dann ruf und ich meine, wie gesagt, das war nachts, keine Mama, aber wenn Marc irgendwie noch Pup gemacht hätte, dann wäre ich wach geworden und ich habe es nicht gemerkt, dass er gestorben ist. Mhm. Und kannst du dir vorstellen, wenn du in ein Zimmer gehst Und dieses Menschenkind hat die Augen auf, den Mund auf und ist ganz grau. Mhm. Wie du dich fühlst, kannst du dir jetzt vorstellen? Nein, nee. Das kann sich ein Fremder nicht vorstellen, der das nicht erlebt hat. Und das ist mein Problem. Das glaube ich. Das glaube ich, dass du natürlich auch nach einem Jahr noch unter einem unfassbaren Schock stehst. Also für mich ist es, dass ich nicht früh genug aufgepasst habe, dass ich ihn nicht irgendwie ins Krankenhaus geschickt habe. Aber in der Nacht gab es ja nun dazu wirklich kein Anzeichen außer einem Husten. Die Krankheit hatte er ja wahrscheinlich schon sehr lange. Ja, im Nachhinein. Im Nachhinein. Und was im mich Nachhinein wirklich, weiß ich das. Was mich nur stutzig macht, ist, dass er offensichtlich auch überhaupt nichts gespürt hat an sich. Sonst hätte er mir irgendwas gesagt. Mama, mir ist schlecht, oder ich habe Herzschmerzen oder ich habe Durst zu viel. Irgendwas. Er hätte ja was gesagt. Er hat es nicht gesagt. Er wusste es ja, glaube ich, auch selber nicht. Naja, er wusste es nicht, mit Sicherheit nicht. Aber das ist mein Menschenkind gewesen. Ja, den du verloren hast und, weißt du, und der dir fehlt. Und 93 ist mein Mann gestorben. Mhm. Der ist in der Arztpraxis gestorben. Da war ich damit bei. Du hast sonst keine Kinder? Nein. Mhm. Und meine Mama ist gestorben, Schwiegereltern sind gestorben und... Ich weiß das, was hast du mir erzählt? Und damals dachte ich schon, mein Gott, so viele Tode und jetzt der Sohn auch noch unter so schlimmen Umständen. Dass du völlig schockiert und traumatisiert bist, Marion, wundert mich überhaupt nicht. Wie hast du dieses ganze Jahr überhaupt überstanden? Das frage ich mich auch. Und heute habe ich eben gerade, wie gesagt, von der Arbeitsagentur, weil ich ja ausgesteuert wurde von meiner Krankenkasse, ne? Mhm. Habe ich einen Brief bekommen, dass ich entweder zur Reha gehen soll. Das kann ich nicht machen. Ich habe hier zwei Katzen zu Hause, mhm, die fast 16 Jahre alt sind. Mhm. Also das geht nicht. Ich kann ihn nicht alleine lassen. Mhm. Mein Kater, der ist taub. Reha? Ja. Zu welchen Maßnahmen? Ja, das weiß ich ja nicht, was wir machen wollen. Also warst wieder denn, Kur. Reha ist Kur. Mhm. Warst du denn vorher in einer zum Beispiel? Ich war schon zweimal zur Kur, mhm, und es hat mir nicht groß was gebracht. Was haben die denn da mit dir gemacht? War das so eine psychosomatische Geschichte oder? Einmal war es psychosomatisch, ja, und einmal war es eben ist ja jetzt auch egal. Ich wollte dich gerade noch fragen, Marion, ein Jahr Trauer. Hm. Warst du in diesem Jahr sehr viel alleine? Immer. Immer? Immer. Bist immer zu Hause? Ja. In der Wohnung, in der der Sohn noch gestorben ist? Ja. Wie sieht das Zimmer aus, wo der Junge drin gestorben ist? Das ist so, wie es vorher war. Da kann ich nicht, also ich gehe zwar rein, weil da der Computer ist, mhm, und das schaffe ich, sag mal, rund gerechnet 4 Wochen, dass ich da mal reingehe, aber weißt du, was das Schlimmste ist? Mhm. Weißt du, was das Schlimmste ist? Das habe ich jetzt auch seit paar Wochen, dass ich schlafe also zu 99,9% nur auf der Couch. Mhm. Na, also ich kann nicht in meinem Schlafzimmer schlafen, das geht nicht. Und wenn ich dann aber in meinem Schlafzimmer reingehe, früh morgens, dann rieche ich Axe. Und Axe hat mein Sohn benutzt, ne? Mhm. Kennst du ja, ne? Mhm. Ich vermute mal, dass das finanziell für dich nicht so einfach ist. Weißt du, was ich am besten fände? Nein. Wenn du in eine andere Wohnung ziehen würdest. Das sagen alle, das kann ich nicht. Könntest du denn, würdest du es denn schaffen, dieses Zimmer umzugestalten? Nein. Immer noch nicht. Das sagt ja mein Therapeut auch. Du bist sogar bei einem Therapeuten? Ja. Also. Du musst schon irgendwas machen, sonst frisst die Trauer dich auf. Das geht nicht. Ich kann noch nicht ich bin ja froh schon, dass ich in Marc sein Zimmer reingehen kann. Mhm. Aber ich kann doch nicht da die Sachen rausräumen. Das geht nicht. Weißt du, Marion, ich fände auch zudem ganz, ganz, ganz wichtig, dass du bei allem Verständnis von dieser, in gewisser Weise, sage ich mal so, von dieser Schuldfrage wegkommen musst. Es war ein ganz schlimmer Schicksalsschlag. Du hättest doch alles gemacht, wenn du es nur ansatzweise erahnt hättest. So kenne ich dich doch jetzt schon. Aber ich hab's nicht gemacht, du mir. Nein, du hast es nicht gemacht, weil... Nein, stopp. Nicht gemacht, nein, weil du hast meine es meine Schuld. Nein, du hast es nicht gemacht, weil du nichts bemerkt hast. Das sagst du. Ja, das sage ich. Weil ich dir hundertprozentig glaube, wenn du etwas gemerkt hättest, hättest du was gemacht. Du sitzt gefangen in diesen Eigenschuldvorwürfen. Das ist ganz schlimm. Dieses Menschenkind. Ich liebe es. Ich liebe dieses Menschenkind. Du sollst den ja auch weiterlieben. Dagegen spreche ich ja gar nicht. Aber du musst in einer gewissen Weise loslassen. Das sagt mein Therapeut auch, aber loslassen kann ich nicht. Weil loslassen heißt für mich nicht mehr da sein. Loslassen heißt genauso lieben wie vorher. Für mich nicht mehr da sein. Ich habe überall Bilder von ihm und ich möchte bei ihm sein. Das heißt, du hast Selbsttötungsgedanken? Ja. Weiß das dein Therapeut auch? Ja. Was meinst du, wie dein Sohn hieß Mark, ne? Ja. Wenn es einen Himmel gibt und der Mark sitzt im Himmel, was meinst du, wie der jetzt schimpfen würde, dass du dein wertvolles Leben wegschmeißen würdest wollen? Das ist kein wertvolles Leben mehr. Ja, weil du es nicht zulässt. Was ist denn? Weißt du, mein Mann ist gestorben, mein Kind ist gestorben, meine Mama ist tot, mein Erzeuger hat mich... Scheiße. Der hat mich an... sexuell belästigt. Ich meine, was habe ich denn noch? Was habe ich denn noch hier vor mir? Was würde denn dein Sohn zu dir sagen jetzt? Der würde einfach nur weggehen und mit seinem Motorrad rumfahren. Marion. Jetzt bitte ich dich mal, Folgendes zu tun. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben schon so lange miteinander gesprochen. Dürfen wir dich denn nochmal zurückrufen? Ja. Ich glaube, das ist sehr dringend und sehr wichtig. Und das machen wir sehr gerne. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Nein, dafür sind wir ja da. Und ich freue mich auch, dass du nochmal das Vertrauen hattest, hier anzurufen. Ich möchte so gern, dass wir dir ein bisschen helfen können. Ich würde mich so freuen. Weil ich spüre, wie traurig du bist. Wir versuchen das jetzt mal im Hintergrund. Dann kannst du dich jetzt mal ein bisschen kurz mal durchatmen und mal schneuzen die Nase und dann geht's weiter im Hintergrund, okay? Ist gut. So. Vielen Dank, Domian, und auch weiter so, ja. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, danke. Tschüss. Hier ist die Jessica. Und Jessica ist 23. Guten Morgen, Jessica. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's für mich ein sehr schwieriges Thema. Ich bin transsexuell und weiß es. Also ganz intensiv habe ich das jetzt seit 3 Jahren gemerkt. Du bist transsexuell? Ja. Das heißt, du bist eine... wenn ich dich jetzt sehen würde, siehst du aus wie eine Frau? Genau. Also fühlt sich aber innerlich eigentlich wie ein Mann. Ja. Und das hat ganz, ganz schlimm hat es angefangen, dann so mit dem ersten Schulwechsel und dann halt auch mit der Pubertät. Also es war eine ganz furchtbare und schlimme Zeit für mich. Wie merkt man das überhaupt? Was für ein Gefühl ist das? Ja, ich war so ein bisschen Nachzügler bei den Mädels in der Klasse und die waren alle schon sehr weit, also mit Busen und ne, von der Entwicklung her. Und dann habe ich mir, bei mir geht es auch irgendwann los und ich wollte das nicht. Das war für mich die falsche Richtung, der falsche Weg. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, das muss ich irgendwie verhindern und aufhalten. Und dann. Aber das konntest du ja nicht. Nee, eben. Ich wurde dann magersüchtig, weil dann natürlich auch, ja, die Brust natürlich sehr klein geblieben ist. Ich habe meine Tage nicht bekommen und das war für mich schon mal so ein kleiner Erfolg. Und dann habe ich viel Fußball gespielt, also viel Sport gemacht auch und habe dann durch die Magersucht auch 17 Kilo abgenommen. Und dann, hab das dann auch sehr lange halten können. Und bist du heute auch noch magersüchtig? Ja, magersüchtig, direkt kann ich das nur sagen. Bei mir ist es dann, ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Köchin und dann hat sich das ein bisschen umgeschlagen, dann in die Bulimie. Also das holt mich dann doch so von Zeit zu Zeit wieder mal ein. Wenn ich dich so sehen würde jetzt, siehst du denn sehr feminin aus? Ich habe sehr kurze Haare. Ja. Ja, gut, ich bin jetzt wieder ein bisschen korpulenter auch durch die Arbeit geworden. Busen hat sich entwickelt? Bitte? Busen hat sich entwickelt? Ja, leider. Leider. Das heißt, wenn du aus der Dusche kommst und guckst dich nackig an, ist dir das eklig? Ich habe meinen Spiegel im Badezimmer so aufgehangen, dass ich nur meinen Kopf sehe. Verstehe, das sagt viel. Für mich ist das ganz, ganz fürchterlich, dass dann auch aber nochmal die Frage, wenn du deine Brüste siehst und auch deine Scheide siehst, ist das so eine Ablehnung, dass du dich davor ekelst? Ja, also es ist, weil es ebenfalls für mich ist. Gehört nicht zu mir. Mhm. Aber man muss sich dann ja schon mal waschen und so. Ja, natürlich. Das ist doch auch alles unangenehm, oder? Ja, ich meine, es ist halt so ein. Ja, ich versuche dann auch irgendwie daran zu denken unbedingt. Das ist ja, es ist normal für mich. Es muss ja sein. Aber jetzt so, dass ich mich auch mit Genuss jetzt mal irgendwo berühre, das ist hast du schon nicht mal, wirklich so der Fall. Hast du schon mal sexuelle Erfahrungen gesammelt? Ja, also beiderseits jetzt. Mit Frauen und mit Männern? Genau. Und was macht dir mehr Spaß? Das mit Frauen, das war einfach eine harmonischere Sache. Ich habe mich da wohl gefühlt, zum Teil auch verstanden gefühlt. Also ich hatte bis jetzt eine Beziehung mit einem Mädel und sie, die eigentlich ganz normal heterosexuell war. Und dann kam das natürlich dann auch ins Gespräch, wieso, weshalb, warum. Und dann ist mir das erstmal bewusst geworden, weil ihre Mama dann gemeint hat, das war dann so der Knackpunkt. Ja, warum lässt du dich dann nicht einfach operieren? Und das ist jetzt so, dass. Ja, so einfach geht das ja nicht, ne? Da muss man Man muss ja erst zum Psychiater und Psychologen und. Genau. Das ist ja auch gut, dass das nicht so einfach geht, sondern dass es langsam eingeleitet wird und vorbereitet wird. Aber diese Sachen hast du alle noch gar nicht angefangen. Mit Psychiatergesprächen und Psychologen. Doch, also bin jetzt seit Anfang des Jahres, ich habe mich da die ganze Zeit nicht getraut, auch hinzugehen, aber jetzt seit Anfang des Jahres. Habe ich dann gemeint, also irgendwann entweder gehe ich vor die Hunde oder ich muss jetzt was ändern, ich muss es anpacken, weil sonst ändert sich ja nichts. Und dann habe ich das jetzt dann doch in Angriff genommen, weil ja, ich gehe sonst wirklich kaputt daran, weil ich darunter arg leide. Verstehe. Das heißt, der Weg ist für dich eigentlich klar. Du möchtest irgendwann dich zum Mann umoperieren lassen. Ja. Denn die Entscheidung ist innerlich ganz klar. Die ist gefallen. Ja. Das ist so, dass, gut, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Für mich wäre es natürlich morgen lieber als in ein paar Jahren, aber ich meine, das muss ich halt jetzt lernen, dann auch mich in Geduld zu üben. Wenn das jetzt alles so seinen ordentlichen Weg geht, und das muss es ja gehen, wann könntest du frühestens eine solche Operation machen lassen? Also da ich ja jetzt erst angefangen habe, damit auch mit der Therapie und so, also 2,5 Jahre, wenn ich dann wirklich auch jetzt intensiv am Ball bleibe, dann mit den ganzen Therapiestunden und. Wie ist denn das in deinem Umfeld? Deine Eltern zum Beispiel, wissen die das? Nein. Nein. Nein. Wer weiß das überhaupt? Mein bester Freund hier aus dem Ort, also aus Leverkusen, mit dem und halt von meiner Patentante, die Schwester, mit der verstehe ich mich sehr gut, mit der kann ich auch oder sowas. Hast du Angst, mit deinen Eltern darüber zu sprechen? Ja. Glaube ich. Ganz arg. Ich habe noch 3 Geschwister und ich sage jetzt mal, die sind alle, ja, normal. Die tanzen jetzt nicht so aus der Reihe, möchte ich sagen, wie ich. Ich habe da... Ich glaube, das ist ja Eltern immer noch schwerer zu erklären, als wenn du jetzt sagen würdest, ich bin lesbisch. Das verstehen schon die meisten Leute, dass es nun Lesben und Schwule gibt und Heteros, aber wenn man sagt transsexuell, das ist dann noch eine Nummer komplizierter. Das ist noch eine ganze Nummer größer und da habe ich halt richtig Angst vor, dass wir dann auch sagen, was haben wir falsch gemacht? Und solange ich die Frage auch, warum, für mich selbst noch nicht wirklich oder noch nicht genau beantwortet habe, kann ich da glaube ich auch mit meinen Eltern noch nicht drüber reden. Weißt du, Jessica, ich will dir mal sagen, ich glaube, diese Frage muss man gar nicht beantworten. Kein Mensch fragt jemanden, warum bist du heterosexuell? Du bist es nun mal, du bist transsexuell. Und letztendlich ist wahrscheinlich das Klügste, es zu akzeptieren und demgemäß zu leben. Die Frage nach dem Warum sollte man gar nicht stellen. Das hat man früher übrigens bei den Schwulen und Lesben auch immer versucht. Und es war so absurd. Es ist doch egal, warum man ist, wie man ist. Hauptsache, man ist wirklich der, den man ist. Ja, genau. Und ich meine, gut, die Frage, warum, meinte ich jetzt auch ein Stück weit, was haben sie falsch gemacht? Falsch haben sie ja gar nichts gemacht. Nein, nein. Ich hatte eine super schöne Kindheit, ich kann mich um gar nichts beschweren. Ich bin meinen Weg gegangen, ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen und dann, ja, ich bin seit 8 Jahren, sage ich jetzt mal, auf mich alleine gestellt. Ja. Klar war ich dann... Weißt du, die Ursachen zu finden, warum Menschen so sind, wie sie sind, das wird vielleicht irgendwann die Psychologie, die Gehirnforschung oder was weiß ich, vielleicht irgendwann mal ausbekommen. Aber es ist nicht relevant, finde ich. Und deine Eltern haben natürlich nichts in dem Sinne falsch gemacht. Nein, ich mache denen auch überhaupt keinen Vorwurf. Und wie sind die denn so drauf? Kann man denn mit denen so reden oder sind die doch eher sehr konservativ? Ja, die sind doch schon sehr konservativ. Also ich habe auch jetzt in meinem Bekanntenkreis, ob das jetzt hier war oder wo ich vorher gewohnt habe, auch mit sehr viel gut, ich bin dann in die Großstadt gezogen, von einem kleinen Dorf in die Großstadt. Ich hatte dann schon einen ganz anderen Kontakt auch jetzt zu Schwulen und Lesben und überhaupt, den hatten die nicht. Und die sind in dem Dorf geboren, aufgewachsen und leben da jetzt immer noch. Und es ist dann doch schon, auch sehr engstirnig. Verstehe. Ne? Das heißt, da hast du eine ganze Menge Arbeit vor dir, das dann irgendwann zu erklären. Das auf jeden Fall. Ja, das ist, und wenn dann irgendwann nicht mehr Jessica da steht, sondern Norman oder Jim oder was ich. Leo. Wie? Leo. Ja, wenn da Leo steht, dann ist das natürlich schwer. Ja, das muss man. Ja, und ich habe jetzt auch hier in meinem Bekanntenkreis, gut, ich habe jetzt nur mit dem einen drüber gesprochen, aber gut, es wären nur Freunde, wenn sie einen dann so akzeptieren, wie man dann letztendlich ist, aber. Hast du denn eigentlich schon mal Kontakt aufgenommen zu anderen transsexuellen Menschen? Also direkt jetzt noch nicht. Also ich habe mir jetzt auch übers Internet mal umgeguckt, was jetzt. Gibt's so eine in Köln auch so Selbsthilfegruppen? Ja, gibt es. Gibt es überall. Natürlich in Köln. Du bist ja gleich vor der Haustür hier. Ja, genau. Da kannst du wunderbar Kontakte knüpfen. Würde ich an deiner Stelle mal machen. Muss ja nicht mit jedem funktionieren, aber so ein bisschen Erfahrungsaustausch könnte ja nicht schaden. Also meine Arbeitskollegin, die ist jetzt auch, mit der rede ich auch sehr, sehr viel drüber, weil sie selber ist lesbisch. Und die hat mir da auch schon ganz, ganz viel Angst auch genommen, wie jetzt da auch wirklich eine Therapie dann anzufangen. Und was ist denn das für ein Gefühl für dich, wenn ich mit Leo anspreche, wenn ich jetzt Leo zu dir sage so? Es ist für mich ein schönes Gefühl, also es ist so und ein bisschen auch befreiend. Da muss ich ja jetzt Leo weiter sagen. Leo, 23. Nee, ganz so offiziell ist es ja noch gar nicht. Nee, aber das ist halt dein Ziel. Genau. Und für mich ist halt auch, ich habe dieses Buch von Balian Buschbaum gelesen und das setze ich mir als Ziel, es muss zwar nicht in dem gleichen Zeitraum sein, um Gottes Willen, aber da dann letztendlich zu stehen. Leo, Ich muss leider Schluss machen. Die Sendung ist rum. Aber ich finde, du bist auf dem richtigen Weg und ziehst durch. Und irgendwann musst du es und wirst es deinen Eltern auch erzählen. Und wir rufen dich nochmal an und geben dir nochmal ein paar Kontakttelefonnummern und E-Mail-Adressen, wo du dich hinwenden könntest, okay? Ja, vielen lieben Dank. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Julia Jochum. Und morgen heißt unser Thema Leben ohne Sex. Wer von euch lebt freiwillig ohne Sex oder muss ohne Sex leben? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 sind wir dann da. Gute Nacht. Tschüss.